Abschnitt 39 aus Mark Twains Ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Matthias Hagen. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Die 1-Million-Pfund-Note. Erster Teil. Mit 27 Jahren bekleidete ich in San Francisco eine Stelle auf dem Kontor eines Minenmaklers und hatte mir dabei eine gründliche Kenntnis dieses Geschäftszweiges nach allen Richtungen erworben. Ich stand alleine auf der Welt und nannte nichts mein eigen als meinen gesunden Verstand und einen flecklosen Ruf. Doch hatten sich diese beiden Güter mir bisher als kräftige Stützen auf meinem Wege zum Glück erwiesen. Und so schaute ich frohen Mutes in die Zukunft. An den Sonnenabenden hatte ich den Nachmittag für mich und brachte diese freie Zeit meist auf dem Wasser zu, indem ich mich in einem kleinen Segelboot in der Bucht herumtummelte. Dabei wagte ich mich eines Tages zu weit hinaus, sodass ich in die offene See getrieben wurde. Schon brach die Nacht herein und meine letzte Hoffnung begann zu schwinden, als mich eine kleine Brigg, die auf ihrem Weg nach London vorübersegelte, an Bord nahm. Sie hatte eine lange stürmische Fahrt und ich musste das Reisegeld als gemeiner Matrose abverdienen. In zerlumpten, abgeschabten Kleidern stieg ich in London ans Land, einen einzigen Dollar in der Tasche. Diese Summe verschaffte mir Nahrung und Obdach für die ersten 24 Stunden. Die folgenden 24 dagegen verbrachte ich ohne diese schätzenswerten irdischen Güter. Müde und hungrig schleppte ich mich am folgenden Morgen, es mochte etwa 10 Uhr sein, an Portland Place vorüber, als ein Kind, das an der Hand seiner Wärterin des Weges kam, eine köstliche große Birne, die es eben erst angebissen hatte, in den Rinnstein fallen ließ. Ich machte natürlich sofort Halt und heftete meinen begehrlichen Blick auf diesen schmutztriefenden Schatz. Der Mund wässerte mir, mein Magen bäumte sich, jede Faser an mir lechzte danach. Aber so oft ich Miene machte, nach der Birne zu greifen, jedes Mal bemerkte das Auge eines Vorübergehenden mein Vorhaben. Natürlich richtete ich mich dann stets wieder kerzengerade auf und nahm eine gleichgültige Miene an, als hätte ich überhaupt niemals im Entferntesten an diese Birne gedacht. So ging es immer und immer wieder, und ich konnte derselben nicht habhaft werden. Bereits hatte meine Verzweiflung einen solchen Grad erreicht, dass ich allem Schamgefühl zum Trotz im Begriffe stand, die Birne ganz offen aufzuheben, als hinter mir ein Fenster aufging und ein Herr die Worte an mich richtete: »Bitte, kommen Sie hier herein.« Ein reich galonierter Lakai ließ mich ein und führte mich in ein kostbar eingerichtetes Zimmer, in welchem zwei ältliche Herren saßen. Nachdem sie den Diener weggeschickt, forderten sie mich auf, Platz zu nehmen. Sie waren eben erst mit ihrem Frühstück fertig geworden, und der Anblick der Überreste desselben ging fast über meine Kräfte. Ich vermochte kaum meine 5 Sinne zusammenzuhalten, während ich diese Herrlichkeiten da vor mir stehen sah. Da man mich jedoch nicht aufforderte, davon zu kosten, so musste ich mich eben in meine üble Lage fügen, so gut es ging. Der Vorgang, der sich hier kurz zuvor abgespielt hatte, blieb mir selbst zwar noch geraume Zeit völlig unbekannt, dem Leser dagegen will ich denselben gleich jetzt mitteilen. Die beiden Brüder hatten am Tage vorher einen ziemlich heftigen Disput gehabt, den sie ganz nach Landessitte schließlich in Form einer Wette beilegten. Man erinnert sich vielleicht, dass die Bank von England seinerzeit einmal bei Gelegenheit eines Geschäftes, das die Regierung mit einer auswärtigen Macht abschloss, eigens nur zu diesem Zwecke 2 Noten von je 1 Million Pfund Sterling ausgab. Aus irgendeinem Grunde war nur die eine der beiden Noten hierbei gebraucht und dann entwertet worden, während die andere noch in den Gewölben der Bank lag. Nun waren die beiden Brüder im Laufe des Gesprächs ganz zufällig auf die Erörterung der Frage verfallen, wie es wohl einem durchaus ehrlichen und gescheiten Fremden ergehen würde, der in London auftauchte, ohne daselbst einen Menschen zu kennen, zugleich ohne allen weiteren Geldbesitz außer dieser Millionenbanknote und endlich ohne die Möglichkeit, sich über deren Erwerb auszuweisen. Bruder A. behauptete, der Betreffende müsste einfach hungers sterben, während Bruder B. durchaus entgegengesetzter Meinung war. Bruder A. machte geltend, derselbe könnte ja die Note weder bei der Bank noch sonst wo anbringen, ohne auf der Stelle festgenommen zu werden. In dieser Weise stritten sie so lange hin und her, bis Bruder B. sich schließlich bereit erklärte, 20.000 Pfund darauf zu wetten, dass der Fremde 30 Tage lang unfehlbar von der Millionennote leben könne, und zwar ohne ins Gefängnis zu kommen. Bruder A. nahm die Wette an, worauf Bruder B. sich ohne Verzug nach der Bank begab und die Note kaufte. Echt englisch, wie man sieht. Geradewegs forsch aufs Ziel los. Er ließ sodann von einem seiner Angestellten einen Brief in schöner Rundschrift dazu ausfertigen, und nun warteten die beiden Brüder am Fenster einen ganzen Tag lang auf einen Vorübergehenden, der danach aussehe, als käme bei ihm das inhaltsschwere Schriftstück in die richtigen Hände. Es kamen viele ehrliche Gesichter vorüber, die aber nicht gescheit genug aussahen. Ebenso viele, bei denen das Umgekehrte der Fall war, viele wiederum, bei denen beides zutraf, aber diese waren dann entweder nicht arm genug oder, wofern auch dieses stimmte, doch keine Fremden. Stets hatte die Sache irgendeinen Haken, bis ich auftauchte. Bei mir hatten beide sofort den Eindruck, dass sämtliche Erfordernisse in vollem Umfang erfüllt seien. Die Wahl war demnach einstimmig auf mich gefallen. Und da saß ich nun und harrte der Eröffnung, wozu man mich eigentlich hereingerufen habe. Zuvörderst hatte ich ein eingehendes Examen über meine persönlichen Verhältnisse zu bestehen, infolgedessen sie bald genug mit meiner ganzen Geschichte bekannt waren. Das Ergebnis ging dahin, ich sei ganz der richtige Mann für ihr Vorhaben. Ich erwiderte, das sei mir höchst erfreulich, ich bitte mir nur sagen zu wollen, worin dieses bestehe. Hierauf behändigte mir der eine der beiden einen verschlossenen Briefumschlag, mit dem Bemerken, darin seien die Erklärungen enthalten. Ich wollte den Umschlag ohne weiteres öffnen, allein dies ließ er nicht zu. Ich solle denselben nur mit nach Hause nehmen, den Inhalt aufmerksam ansehen und dann mit vollem Bedacht und ruhiger Überlegung handeln. Einigermaßen verdutzt meinte ich, es wäre mir doch lieber, wenn die Sache etwas genauer erörtert werden könnte. Sie ließen sich jedoch nicht darauf ein. So verabschiedete ich mich denn tief gekränkt über den schlechten Scherz, den man sich offenbar mit mir erlaubt hatte, und voll Grimm über meine dermalige Lage, in der ich mir diesen Schimpf von so reichen und mächtigen Leuten ganz ruhig musste gefallen lassen. Die Birne hätte ich jetzt unfehlbar aufgehoben und vor aller Welt verzerrt, aber nun war dieselbe nicht mehr da. Also auch darum hatte mich die unselige Geschichte gebracht. Diese Vorstellung war nicht eben dazu angetan, mich sanfter gegenüber den beiden alten Herren zu stimmen. Sobald ich aus der Sehweite des Hauses war, öffnete ich den Umschlag. Ich erblickte eine Banknote. Nun erschienen mir die Herren natürlich auf einmal in ganz anderem Lichte. Ohne mich einen Augenblick zu besinnen, schob ich den Brief samt dem Geld in die Westentasche und lief spornstreichs nach der nächsten billigen Speisewirtschaft. Nun, wie ich da einhieb, das musste man sehen. Als schließlich nichts mehr in mich hineinging, nahm ich die Note aus der Tasche und faltete sie auseinander. Beim ersten Blick darauf wäre ich beinahe in Ohnmacht gefallen. 5 Millionen Dollars. Mir wirbelte der Kopf bei der bloßen Vorstellung. Eine volle Minute dauerte es gewiss, bis ich aus der Betäubung, in welche mich der Anblick der Note versetzte, heraus und wieder ordentlich zu mir kam. Das Erste, was mir nun ins Auge fiel, war der Wirt. Wie versteinert stand er da, starr den Blick auf die Banknote gerichtet. Es sah aus, als sei er vor lauter Verzückung nicht mehr imstande, ein Glied zu rühren. Augenblicklich hatte ich den Entschluss gefasst, der bei dieser Sachlage der einzig Vernünftige war. Ich streckte ihm die Note hin und sagte dabei in ganz unbefangenem Tone: »Bitte, wollen Sie mir herausgeben?« Diese Anrede gab ihm sein geistiges Gleichgewicht wieder. Er erschöpfte sich in Entschuldigung, dass er nicht imstande sei, die Note zu wechseln, und wollte dieselbe um keinen Preis annehmen. Nur anschauen wollte er sie, immer wieder anschauen. Es war, als könnte er sich nicht satt davon sehen. Von ihrer Berührung dagegen scheute er zurück, als wäre es ein geweihter Gegenstand, viel zu heilig für die Hände eines Sterblichen. »Es tut mir leid, wenn ich Ihnen Mühe mache«, begann ich wieder. »Allein ich muss darauf beharren, dass Sie mir auf die Note herausgeben. Ich habe kein Geld sonst.« »Das mache ganz und gar nichts«, versetzte er. »Er lasse diese unbedeutende Zeche ganz gerne bis zum nächsten Mal stehen.« Ich erwiderte, es könne lange dauern, bis ich wieder bei ihm vorbeikomme. Allein er versicherte mir abermals, das habe nichts auf sich. Er könne wohl warten. Ich könne überhaupt zu jeder Zeit bei ihm haben, was ich wolle, und den Betrag dafür stehen lassen, solange es mir beliebe. Ich werde doch nicht von ihm glauben, dass er einen so reichen Herrn wie ich bloß deshalb kein Vertrauen schenke, weil derselbe ein lustiger Kauz sei, der zum Ulk gerne in geringer Kleidung unter die Leute gehe. Unterdessen hatten sich weitere Gäste eingefunden. Auch jetzt gab er mir noch durch Zeichen zu verstehen, ich solle das Ungetüm doch nur wieder einstecken. Und als ich dann fortging, machte er einen Bückling um den anderen hinter mir drein bis zur Tür. Ich machte mich schnurstracks wieder auf den Weg nach der Wohnung des Brüderpaars, um dieselben von der vorgekommenen Verwechslung in Kenntnis zu setzen, ehe ich durch polizeiliche Nachforschungen hierzu veranlasst würde. Es war mir gar nicht recht wohl bei der Sache. Ja, ich hatte eigentlich ganz gehörig Angst, obwohl mich natürlich durchaus keine Schuld traf. Aber ich kannte die Welt und wusste nur zu wohl, dass, wenn jemand aus Versehen einem Bettler statt einer 1-Pfund-Note eine Millionenbanknote gibt, er unfehlbar in eine grässliche Wut auf den armen Teufel gerät, anstatt sich für seine Kurzsichtigkeit nach Gebühr an der eigenen Nase zu fassen. Als ich in die Nähe des Hauses kam, begann sich meine Aufregung etwas zu legen, denn da war alles still und ruhig. Offenbar war der Streich noch nicht entdeckt worden. Ich klingelte. Derselbe Bediente, wie das erste Mal, erschien wieder. Ich fragte nach den beiden Herren. »Sie sind fort«, erwiderte er in dem hochmütigen, kalten Ton, den seinesgleichen meist an sich haben. »Fort? Wohin?« »Verreist.« »In welche Richtung denn?« »Wahrscheinlich nach dem Kontinent.« »Dem Kontinent?« »Jawohl.« »Welchen Weg haben Sie denn eingeschlagen?« »Kann ich nicht sagen.« »Wann kommen Sie denn zurück?« »In einem Monat, so viel Sie sagten.« »In einem Monat? Ach, das ist ja schrecklich. Geben Sie mir doch nur irgendeinen noch so entfernten Anhaltspunkt, wie ich Ihnen ein Wort zukommen lassen kann. Es ist von der allerhöchsten Wichtigkeit.« »Kann ich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wohin Sie gereist sind. Da muss ich irgendein Angehöriges der Familie sprechen.« »Die Familie ist ebenfalls fort. Auf Reisen, schon seit Monaten. In Ägypten, Indien, glaube ich.« »Mann, es ist ein ungeheures Versehen vorgekommen. Noch vor Nacht kommen die Herren gewiss zurück. Wollen Sie ihnen dann sagen, ich sei da gewesen und werde so lange immer wieder kommen, bis die Sache in Ordnung sei? Sie dürften also ganz unbesorgt sein.« »Ich will es Ihnen sagen, falls Sie zurückkommen. Aber ich erwarte Sie nicht zurück. Sie sagten, dass Sie schon in einer Stunde wieder erscheinen würden, um nachzufragen. Ich solle Ihnen aber nur sagen, es sei alles in Ordnung. Sie werden schon zur rechten Zeit zurück sein und Sie erwarten.« Nun musste ich also mein Vorhaben aufgeben und wieder fortgehen. Dieses unergründliche Rätsel. Mir war, als müsste ich den Verstand darüber verlieren. Sie würden zu rechter Zeit zurück sein. Was konnte das zu bedeuten haben? Oh, in dem Brief würde ich vielleicht Aufklärung darüber finden. Den hatte ich ganz vergessen. Ich zog ihn aus der Tasche und las ihn durch. Derselbe lautete: »Gescheit und ehrlich sind Sie. Das sieht man ihnen am Gesichte an. Wie wir weiter annehmen dürfen, sind sie außerdem mittellos und fremd. Innenliegend finden sie einen Geldbetrag, der zu einem unverzinslichen Darlehen für sie auf die Dauer von 30 Tagen bestimmt ist. Nach Verfluss dieser Zeit sprechen sie wieder hier vor. Ich habe eine Wette auf sie gemacht. Gewinne ich dieselbe, so sollen sie jede beliebige Stellung erhalten, die ich zu vergeben habe. Das heißt, vorausgesetzt natürlich, dass solche ihrer bisherigen Tätigkeit entspricht und dass sie die Fähigkeit besitzen, dieselbe auszufüllen. Keine Unterschrift, keine Adresse, kein Datum. Nun, da stecke ich einmal in einer netten Klemme. Der Leser kennt ja die Vorgeschichte des Falls. Ich selbst dagegen hatte keine Ahnung davon. Für mich war das Ganze lediglich ein unergründliches, dunkles Rätsel. Ich hatte nicht die entfernteste Vorstellung, um was es sich bei der Sache handelte und ob es dabei gut oder schlecht mit mir gemeint war. In einer öffentlichen Anlage ließ ich mich auf einer Bank nieder, um hier die Sache gründlich zu überdenken und mich über mein ferneres Verhalten schlüssig zu machen. Nach Verlauf einer Stunde hatte bei mir an der Hand meiner Erwägungen die folgende Auffassung endgültig Gestalt gewonnen. Ob es die beiden Herren gut mit mir meinen oder schlecht, ist eine Frage, die ich nicht zu ergründen vermag. Also ruhig zusehen. Es handelt sich dabei um einen Scherz, eine Idee oder ein Experiment irgendwelcher Art, worüber ich ebenso wenig ins Klare kommen kann. Also wiederum ruhig zusehen. Man hat auf mich eine Wette eingegangen, deren Gegenstand ich unmöglich zu erraten imstande bin. Also abermals ruhig zusehen. Damit wären die unfassbaren Größen abgetan. Die übrigen in Betracht kommenden Faktoren sind dagegen sämtlich greifbarer, reeller Art und lassen sich ganz genau zum Voraus bestimmen und berechnen. Wenn ich bei der Bank von England darum nachsuche, die Note dem Eigentümer auf Rechnung zu stellen, so wird man allerdings meinem Antrage nachkommen, denn dort kennt man ja seinen Namen, wenn auch ich ihn nicht weiß. Aber dann wird man mich weiter fragen, wie ich in den Besitz der Note komme. Und sage ich darauf die Wahrheit, so sperrt man mich selbstredend in ein Irrenhaus. Lüge ich dagegen, so erhalte ich Quartier in Numero sicher. Genau ebenso würde es mir ergehen, falls ich versuchen wollte, die Note irgendwo sonst einzulösen oder Geld darauf aufzunehmen. Ich muss diese unerträgliche Last mit mir herumschleppen, bis jene Herren zurückkommen. Ob ich will oder nicht. Sie ist ohne allen Wert für mich, so wertlos wie eine Handvoll Asche, und doch muss ich sie aufs Sorgfältigste behüten und bewahren, während ich dabei auf fremde Mildtätigkeit angewiesen bin, um mein Leben zu fristen. Nicht einmal verschenken könnte ich die Note, wenn ich wollte, denn kein ehrlicher Bürger, ja selbst nicht der gemeinste Straßenräuber würde sie annehmen oder um alles in der Welt das Geringste damit zu tun haben wollen. Das Bruderpaar ist in jedem Falle vollkommen gedeckt, selbst wenn ich die Note verliere oder verbrenne. Denn im ersten Falle brauchen sie nur Zahlungssperre zu veranlassen. Im zweiten dagegen ersetzt ihnen die Bank den vollen Wert. Ich dagegen muss inzwischen einen ganzen Monat voll unerhörter Qualen durchmachen, ohne im geringsten Entgelt oder Lohn dafür zu erhalten. Woferne ich nicht jene Wette gewinnen helfe, sie mag sich nun beziehen, worauf sie wolle, und dafür die mir zugesagte Stellung erhalte. Ja, freilich, wenn ich die bekäme. So große Herren haben oft Pöstchen zu vergeben, nach denen man sich die Finger leckt. Von den Gedanken an diesen Posten konnte ich mich nun nicht mehr losreißen. Ich begann mich mit hochfliegenden Hoffnungen zu tragen. Zweifelsohne war ein glänzender Gehalt damit verbunden, der mit nächsten Monat beginnen musste. Und damit war ich ja dann wieder völlig flott. Diese frohen Aussichten versetzten mich rasch in eine sehr gehobene Stimmung, obwohl ich vorläufig noch immer ziellos in den Straßen umherirrte. Als ich an einem Kleiderladen vorbeikam, erfasste mich das sehnlichste Verlangen, meine Lumpen abzuwerfen und mich wieder einmal anständig zu kleiden. Konnte ich mir das leisten? Nein, denn ich besaß wohl eine 1.000.000-Pfund-Note. Aber sonst nichts auf der Welt. So zwang ich mich denn an dem Laden vorüberzugehen. Aber bald stand ich wieder davor. Die Versuchung war zu grausam. Gewiss 6-mal ging ich bis an den Laden hin und wieder fort, während ich heldenmütig gegen dieselbe ankämpfte. Aber schließlich gab ich mich überwunden. Ich konnte nicht anders. Ich fragte nach einem verschnittenen Anzug, der ihnen vielleicht liegen geblieben sei. Der Bedienstete, an den ich mich gewendet hatte, nickte nur stumm einem anderen zu. Als ich auf diesen zuging, wies er mich in gleicher Weise an einen dritten, der mir nun zurief: »Werde Sie sogleich bedienen!« Ich wartete, bis er mit seinem augenblicklichen Geschäfte fertig war, dann führte er mich in ein Hinterzimmer, wo er aus einem ganzen Haufen verschnittener Anzüge den schlechtesten für mich heraussuchte. Ich zog ihn an. Er passte nicht, war auch durchaus nicht hübsch. Dagegen war er völlig neu und somit für mich höchst begehrenswert. Ich hatte also nichts an demselben auszusetzen und bemerkte dann in etwas unsicherem Tone: »Es wäre mir sehr erwünscht, wenn Sie einige Tage auf den Betrag warten könnten. Ich habe kein kleines Geld bei mir.« Der Kerl nahm eine unverschämt spöttische Miene an und erwiderte: »Ach, wirklich? Nun, das habe ich mir gleich gedacht. Herren wie Sie haben gewöhnlich nur große Scheine in der Tasche.« Ärgerlich über diese Unverschämtheit versetzte ich: »Lieber Freund, Sie müssen jemanden, den Sie nicht kennen, nicht immer nach den Kleidern beurteilen, die er trägt. Ich bin wirklich ganz wohl imstande, den Anzug zu bezahlen. Ich wollte Ihnen nur die Mühe ersparen, eine große Note zu wechseln.« Darauf milderte er seinen Ton ein wenig und erwiderte immer noch ziemlich von oben herab: »Ich wollte Ihnen ja nicht zu nahe treten. Aber wenn wir uns denn doch einmal gegenseitig die Meinung sagen, so finde ich es nicht gerade am Platze, dass Sie sich daran zu zweifeln erlauben, ob wir auf eine Banknote, die Sie bei sich tragen, auch herausgeben können. Wir geben auf jede heraus.« »Oh, das ist etwas anderes. Dann bitte ich um Vergebung«, erwiderte ich und reichte ihm die Note hinüber. Ende von Abschnitt 39.